Kapitel 3. Am Rheinufer. Es ist 6 Uhr. Endlich Feierabend. Heute habe ich keinen Kurs, Gott sei Dank. Ich bin sehr müde. Jetzt schnell nach Hause und früh ins Bett. Marion spricht mit Huberts. Gestern waren sie zusammen auf dem Fest und heute Morgen sind sie beide zu spät gekommen. Marion war etwas gereizt. Er nicht. Die Ruhe selbst, wie immer. Zufrieden mit sich und der Welt. Ich frage mich, was da wohl... Nein, das ist nun wirklich nicht mein Bier. Ich muss an mich denken, an meinen Film. Tschö, rufe ich und laufe nach unten. Mein Moped steht auf dem Parkplatz hinter dem Studio. Mein Moped. Die Moto Guzzi von meinem Vater. Ich habe kein Geld für etwas Neues. Ich muss sparen. Sparen für den Film. Ich sitze schon auf meinem Moped und will den Helm aufsetzen. Eine Hand auf meinem Arm. Es ist Marion. Luca, sagt sie und sieht mich an. Was gibt's, frage ich. Sehr freundlich bin ich nicht. Bist du böse auf mich? Fragt sie. Sie weiß es, denke ich. Ich werde rot. Ich sage nichts. Ist es wegen Huberts? Fragt sie. In dem Moment kommt er aus der Tür. Er sieht uns zusammen. Soll ich dich nach Hause bringen, Marion? Fragt er laut. Sehr laut. Man kann ihn bis auf die Straße hören. Jetzt wird sie rot. Nein, danke, sagt sie. Nein? Dann nicht. Schönen Abend noch. Er steigt in seinen schwarzen Sportwagen und fährt weg. Tolles Auto. Ach was, Autos und Geld, das ist mir egal. Und Huberts ist es auch. Aber ist das auch für Marion so? Ich glaube nicht. Geld, Karriere, Erfolg, das muss ja doch wichtig sein. Und der Huberts? Vielleicht liebt sie ihn? Diesen Gorilla? Soll ich sie fragen? Lieber nicht. Fährst du mich nach Hause? Fragt sie. Ich bin überrascht. Gern, antworte ich, und wir fahren los. Rush Hour. Lange Schlangen an allen Ampeln. Überall gehen Menschen. Viele stehen vor Geschäften oder sitzen vor Cafés. Es ist warm heute. Es ist Sommer. An den Rhein, sagt sie mir leise ins Ohr. Lass uns an den Rhein fahren. Wir sitzen am Rhein, im Sand. Es sind nur wenige Leute da. So warm ist es noch nicht. Marion sieht mich an. Ich verstehe gar nichts mehr. Was ist denn? Was willst du denn von mir? Frage ich sie. Ich muss dir etwas sagen. Hm? Ich habe nichts mit Huberts. Und gestern Abend? Sie antwortet nicht und sieht auf den Rhein. Sie sitzt neben mir und sagt nichts. Sie ist schön, denke ich. Marion? Sie lässt sich von mir küssen. Am Strand, am Rheinufer. Ich gehe nie wieder mit dem aus, sagt sie jetzt. Das brauchst du doch auch nicht, antworte ich. Aber du weißt doch. Was weiß ich? Du willst Erfolg, ist es das? Erfolg und große Filmrollen und denkst, du musst mit dem Gorilla da? Nein! Du hast ja recht. Das ist der einfachste Weg. Er kennt viele wichtige Leute aus Fernsehen und Film. Es ist das Einfachste, aber richtig ist es nicht. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Sie gibt mir einen Kuss. Sie nimmt mich an der Hand. Wie klein und leicht sie ist. Ich mag dich, sagt sie leise. Ich dich auch. Ich mag dich sehr. Dann erzähle ich ihr von meinem Regiekurs und von dem Filmprojekt. Willst du nicht in unserem Film mitspielen? Frage ich sie. Meinst du, das geht? Sagt sie. Aber dann wird sie wieder traurig. Ach, Luca, das sind doch nur Träume. Einen Film drehen. Das geht doch nicht so einfach. Da braucht man Beziehungen und Geld. Viel Geld. Nicht für meinen Film. Ich habe da eine Idee. Die Handlung habe ich auch schon. Ein Liebesfilm. Wenige Schauspieler, keine teuren Szenen. Wir brauchen nur die Grundausrüstung. Das kostet natürlich auch, aber weniger als 100.000 Euro. Hast du die? Nein, im Moment nicht, aber vielleicht. Marion hält mich immer noch an der Hand. Zusammen sehen wir auf den Rhein. Im Sonnenuntergang leuchtet er rot. Ich hab's! Ruft sie jetzt aus. Na klar, der Schmitz kann uns helfen. Geld hat er auch. René Schmitz, der Journalist? Journalist und Ex-Schauspieler. Der hat schon in vielen Filmen mitgespielt. Aber dann, keiner wollte ihn mehr. Und jetzt arbeitet er bei Cologne TV. Er hasst den Sender. Und den Huppertz hasst er auch. Er wartet auf seine Chance. Und die sind wir. Marion ist aufgesprungen und klatscht in die Hände wie ein kleines Mädchen. Ich nehme sie in den Arm. Der Himmel ist noch rot, als wir in die Stadt zurückfahren.